Ihr Lieben, da sind wir wieder nach kurzer Weihnachtspause. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich wünsche euch jetzt zuerst mal ein tolles und sehr schönes und abgefahrenes Jahr 1999. Viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit. Bei uns bleibt im Prinzip alles beim Alten, abgesehen von der Musik gerade am Anfang, die ist neu und die Pausenmusik gleich, die wird auch neu sein. Aber wie ihr das so gewohnt seid, in der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir hier ganz offen für alle Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Also ran ans Telefon, wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, über was auch immer. Erster Anrufer in diesem Jahr, in dieser Woche, das ist der Norman und Norman ist 16 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Norman. Frohes neues Jahr. Ja, wünsche ich auch. Danke. Deine Sendung ist super. Ich gucke schon, ich höre die beziehungsweise seit 5 Jahren. Na, so lange gibt's uns noch nicht. Nee, heiße Nummer. Ach, die heiße Nummer, auch von der Riff, ein ganz alter Fan. Ja, also. Dein Thema. Mein Thema ist, ich habe folgendes Problem. Mhm. Ich bin. Also kleine Vorgeschichte, meine Mutter hat sich schon mal scheiden lassen vor einigen Jahren. Mhm. Vor einem Jahr? Ja, vor einigen Jahren, schon mal 10 Jahre her. Mhm. Da war ich auch bei der Tagesmutter und zu der ich heute auch noch Kontakt habe. Mhm. Und davon der Mann, der war auch da. Ich bin heute hingefahren. Mhm. Und dann hat nachher leider der Sohn von den beiden angerufen gehabt, dass der Wunsch, der ist ausgezogen von zu Hause. Mhm. Der braucht irgendwas zum Tapezieren. Mhm. Sind wir dann zu ihm hingefahren, ich bin mitgefahren, ich und der Vater. Und dann kamen wir da an. Und nachher sind wir dann auch wieder zurückgefahren, hat er mich angeboten, mich noch nach Hause zu bringen. Der Mann von der Tagesmutter. Ja. Ja. Und dann wurde er plötzlich auf dem Parkplatz und hat mich gezwungen, ihn einzublasen. Wie war das genau? Ihr seid dann irgendwo rangefahren, du saßt auf einem Parkplatz. Und wie ist das denn genau abgelaufen? Was hat er zu dir gesagt? Er sagte gar nichts, der ist mir in die Hose gegangen. Mhm. Und hat sich dann die Hose aufgemacht und hat mich dann gezwungen, dann dran zu lutschen. Mhm. Was heißt denn gezwungen? Also, ich habe schulterlange Haare. Mhm. Dann habe ich mir die Haare gezogen. Mhm. Und nach dem Motto, wenn du nicht, dann. Dann? Ich gucke, wenn ich nach Hause komme, weil mitten auf der Landstraße war und weil nur keine Bushaltestelle und weil es da auch ziemlich dunkel war. Hat er das so zu dir gesagt oder hast du dir das nur so gedacht? Hat er so zu mir gesagt. Mhm. Also er hat zu dir gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann sieh zu, wie du nach Hause kommst. Ja. Mhm. Ist das eine Drohung, die so gravierend ist, dass man das tut? Ja, der war früher LKW-Fahrer und der hat mir seine Faust unter die Nase gehalten. Das heißt, du hast wirklich auch Angst vor ihm gehabt? Ja. Mhm. Und dann ist es so weit gekommen, dass du ihn wirklich dann, dass du ihn oral befriedigen musstest oder hast? Ja. Wie weit? Bis zum Ende? Ja, der hat mich schon gesehen, der hat meinen Kopf praktisch da dran gedrückt, bis der abgespritzt hat. In deinem Mund? Ja. Was hast du dann gemacht? Hast du es runtergeschluckt? Er hat dann meinen Mund zusammengedrückt mit seiner Hand und solange die Luft auf die Nase zu, solange die Luft weggehalten, will ich das runtergeschluckt habe. Das war furchtbar. Und dann? Danach? Erzähl mal, wie das dann weiterging. Dann war so zu sagen, als ob nichts wäre gewesen. Der hat mich nach Hause gebracht und dann sitze ich da jetzt drauf und kaue drauf rum. Das war heute war das, ne? Ja. Am Nachmittag. Am Abend, ja, früher Abend. Zwischen 7 und 8. Zwischen 7 und 8. Wo lebst du im Moment? Lebst du bei deiner Mutter, bei der richtigen Mutter? Ja, ja. Hast du dir davon erzählt? Nein. Wie fühlst du dich? Beschissen. Ich habe auch irgendwie Angst. Weil ich nicht weiß, ob ich der Einzige bin oder nicht, weil ich jetzt mit AIDS infiziert haben könnte, mhm, oder so. Ja, ja. Hat er auf der Rückfahrt irgendetwas noch zu dir gesagt oder bevor du ausgestiegen bist? Was ich Schnauze halten soll. Mhm. Hat er dich bedroht noch oder dir irgendwas etwas angedroht? Wenn du redest, dann mache ich das und das? Sag nicht nur, der gesagt, wenn ich rede, dann wirst du merken, was passiert. Hm. Konkreter ist er nicht geworden? Nee. Hm. Ich meine, ich habe zwar für zum Moment auch ein Doppelleben, ich fahre auch viel nach Köln, weil ich bin zwar auch schwul veranlagt, aber er ist jetzt zwischen 65 und dickbäuchig. Mhm. Also ist auch nicht mein Typ. Mhm. Ich war auch viel nach Köln. Ich bin auch froh, dass wir jetzt, unser Jugendzentrum eröffnen konnten. Mhm. Mhm. Während du das machen musstest, was für ein Gefühl ging in dir um? Wie hast du dich da gefühlt? Ich habe erstmal versucht, den Gedanken abzulenken. Mhm. Ich war was anderes zu denken. Mhm. Ekel, Hass, so etwas kam das auf? Ja. Mhm. Ich wollte erst zubeißen, aber habe ich nicht getraut. Mm. Jetzt rufst du hier bei mir an. Daraus schließe ich, dass dir das verdammt zu schaffen macht, was natürlich auch nachvollziehbar ist und was jeder verstehen kann. Hast du irgendwie vorhin schon überlegt, was du eventuell noch tun könntest? Hast du da schon Ideen, mit Ideen gespielt? Ich habe auch mal eine sehr gute Freundin von mir, die hat mir auch erzählt, dass die vor einigen Monaten hat mir erzählt, dass die vor 4 Jahren vergewaltigt worden ist, vielleicht mit der darüber zu reden. Mhm. Mhm. Kam so eine Idee schon auf in dir, ihn anzuzeigen? Ich kann nichts nachweisen. Mhm. Und ich darf ja nicht reden. Mhm. Du darfst nicht reden. Wie meinst du das? Das hat er mir ja verboten. Na gut. Das Problem besteht nun darin, dass er dann sagen kann, es ist nicht wahr und du sagst, es ist wahr. Gegen Aussagen beweisen kann keiner was. Ja, andererseits bringt ihn das schon in Schwierigkeiten und in unter Umständen extreme Unannehmlichkeiten, so etwas. Als du das gerade jetzt erzählt hast, habe ich wirklich spontan gedacht, so ein Schwein muss angezeigt werden. Auch wenn man ihn vielleicht nicht packen kann, aber es muss etwas in Gang kommen. Er hat sich in gewisser Weise an dir vergangen. Nicht an dir, aber hat dich zu etwas gezwungen, was du nicht willst. Und der Aspekt, dass du dich in irgendeiner Weise vielleicht sogar infizieren hast können, muss man ja natürlich nur auch bedenken. Schon richtig. Hm. Was hält dich davon ab, das deiner Mutter zu erzählen? Weil wir uns mir auch genug Scheiß lassen, Alter. Also jetzt meine Mutter hat sich ja damit klären lassen, hat sie neu geheiratet. Hm. Der Mann hat mich auch erzählt gehabt, jetzt lassen sich meine Eltern schon wieder scheiden. Hm. Das heißt, du willst dich jetzt nicht groß belasten noch. Ja. Was ist denn dein Verhältnis, was für ein Verhältnis hast du denn zu dieser Tagesmutter? Weil eigentlich auch ein gutes gab. Ich glaube, wenn die was davon wüsste, ich weiß nicht, was ich dann mit ihm zusammenleben würde. Hm. Du hast auch schon darüber nachgedacht, es ihr vielleicht eventuell zu erzählen? Naja, ich will alle hier nicht kaputt machen. Hm. Hm. Ich will auch mal so ein entstandenes Familienleben. Hm. Und da kann ich es auch nicht einfach kaputt machen. Hm. Ja, ich finde, wenn man du sollst wirklich an dich denken und nicht daran, was du da eventuell kaputt machst. Wenn da etwas kaputt gemacht wird, dadurch ist das vielleicht auch in Ordnung, kaputt gemacht zu werden. Weil das, was dieser Mann mit dir heute gemacht hat, ist einfach sehr schlimm und die Frau wird wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn sie das erfährt. Und insofern ist die Wahrheit unter Umständen sehr, sehr heilsam, sogar auch sehr richtig zu erfahren. Also Norm, ich würde wirklich darüber nachdenken, den anzuzeigen. Ich möchte das aber jetzt nicht so in ein paar Minuten mit dir abhandeln. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst, mit der Elke. Machen wir das mal? Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Euer Buch von dir und der Heller. Ja. Kann man das irgendwie an euch zuschicken, damit ihr das signiert? Das könnt ihr gerne machen mit einem Rückumschlag und dann unterschreiben wir das und dann hast du es wieder. Okay. Ja, danke. Ja, also du legst es auf und wir rufen dich gleich nochmal an und dann kannst du ausführlich mit Elke nochmal reden. Alles klar, schönen Dank. Alles Gute, Norman. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, die Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Nächster Anrufer, 15 Jahre alt, das ist Bastian. Ich grüße dich. Hi Bastian. Und wie geht's? Gut. Alles klar. Ja. Also ich wollte erstmal sagen, der vor dir ist ja echt total arm dran, der Typ. Ja. Und sowas tut mir auch verdammt leid, wenn ich sowas höre. Schlimm, ne? Das ist echt Schwein, die sowas machen. Ja, sehe ich auch so. Also ich wollte auch was zu deinem Buch sagen. Mhm. Ich war in Aachen bei deinem Auftritt mit Teller von Sinn, mhm, im Elstor. Mhm. Und ich fand es eigentlich doch ganz gut. Also ich war ziemlich positiv überrascht, mhm, auch wie das angekommen ist generell. Na, wir waren ja ein bisschen entnervt, weil die Anlage nicht klappte, ne? Die Mikrofonanlage. Ja, das habe ich gemerkt, war aber kein Problem. Also. Ja, ja. Klar. Und wie ist das bei dir angekommen so da? Sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass so viele Leute da waren. Wie gesagt, wir waren nur ein bisschen verärgert, dass wir euch haben auch so lange warten lassen müssen. Ja, kein Problem. Aber dann war es ja doch ganz gut. Mhm. Hast du noch ein bestimmtes Thema? Ja, also ich habe hier gerade deinen Lebenslauf vor mir liegen, von deiner Homepage von WDR. Ja. Und also ich habe vielleicht vor, später mal Journalismus oder so zu studieren. Mhm. Könntest du das so eben empfehlen, so wie du das gemacht hast eigentlich so? So deinem Werdegang so, sag ich mal. Ja, also ich finde im Prinzip, wenn du das anstrebst, Journalist irgendwann zu werden, mhm, ist, glaube ich, ganz solide, wenn man eine klassische Wissenschaft studiert. Aha. Ich habe Geisteswissenschaften studiert. Wenn du aber in den politischen Journalismus willst, würde ich empfehlen, Jura zu studieren oder, wenn du es erträgst, vielleicht auch Volkswirtschaft, weil es dreht sich ja nur halt alles um Juristerei und um Wirtschaft. Das wäre so mein Tipp dafür. Ja, klar, danke. Und ich habe ja noch gelesen, also auf dem Gymnasium so mit Teller von Sinn, also ja, das war, hast du die erste verrückte Frau deines Lebens kennengelernt. Ja, so kann man das sagen, ja. Und war sie es auch eigentlich, warst du früher eher schüchtern oder? Ich? Also bevor du sie kennengelernt hast, sag ich mal so. Nee, schüchtern vielleicht nicht, aber natürlich nicht so, so schräg drauf wie Hella. Ja, hier steht, also der eher konservative Schüler. Genau, ja. Ja, eher konservativ, eher streng. Warst du denn früher auch immer so ein bisschen so auf Klassensprecher und hast du immer viel organisiert, oder? Ja, das war so. Ja. Mhm, ja. Mhm. Tief verwurzelt alles. Aha, ja, und ihr habt für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Wir haben für Gesprächsstoff gesorgt? Ja, steht hier. Also Hella von Sinnen und du. In Gummersbach. Ja. Ja, genau, das ist wahr. Was habt ihr denn so angestellt? Ach, das Allerschönste war, das habe ich ja auch in dem Buch beschrieben, dass Hella von Sinnen damals, ich habe es ja schon oft erzählt, für mich Wahlkampf gemacht hat in Gummersbach. Und das war schon eine schöne Aktion für den Wahlkampf als Schülersprecher. Ja, alles klar. Also ja. Ein Freund von mir, der David Nickel ist hier, der wollte ich dann auch mal was fragen. Ja, okay? Bastian, mach schon. Mach's gut. Tschüss. Hallo Domian. Wie heißt du? David. David. Wie alt bist du? Auch 15? Nee, 16. 16 schon. David, was kann ich für dich tun? Ich wollte auch noch was zu Aachen sagen. Ja. Wieso findest du eigentlich bei so einem breiten Publikum Anklang? Da waren ja wirklich alle Altersgruppen vertreten. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Also mich freut das natürlich und es ehrt mich auch, dass diese Sendung beispielsweise von ganz jungen Leuten, so wie ihr, mit 15, 16 angeschaut und angehört wird. Und wir eben auch ganz viele ältere Leute haben, die hier allnächtlich bei uns sind. Mich freut das, finde ich gut. Ja, in Aachen waren auch wirklich welche weit über 70. Ja, klar. Und welche waren erst 10 oder so. Ja, also das war wirklich alles vertreten. Ja, freue ich mich. Also warum das ist, weiß ich nicht, aber wir sind da natürlich sehr froh drüber. Und frohes neues Jahr noch nachträglich. Ja, danke, dir auch, David. Ja, ich gebe dir noch mal Bastian. Ja, jetzt ist es aber dann gut. Alles klar, also ich will dich jetzt hier nicht mehr zu lange aufhalten. Nee. Ich denke mal, es gibt wirklich Leute, die sich bitter nötig haben. Ja. Alles klar. Ihr beiden, mach's gut. Mach's gut, ne? Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Jetzt ist der Marc dran. Marc ist 31 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Ja, Marc. Kannst du mich hören? Sehr gut, ja, hi. So, erstmal nochmal ein Tipp an den Norm, der als erstes dran war. Ja. Auf jeden Fall, Norm, zeig diesen Typen an. Ja. Zeig ihn auf jeden Fall an. Siehst du auch so? Ich sehe es auf jeden Fall so, denn es ist eine Schweinerei. Mhm. Ich hatte auch mal so ein ähnliches Erlebnis gehabt und da wollte auch jemand was von mir haben. Und ich bin davon freigekommen, dem habe ich muss ich wirklich sagen, voll in die Eier reingeklatscht. Mhm. Der hat nur noch gejault. Mhm. Aber dieses Thema, das ist jetzt vorbei und ich möchte jetzt was anderes erzählen. Mhm. Bitte. Folgendes. Ja. Mein Vater, der hat in Eisenberg Häuser erbaut. Mhm. Und er hat uns... Wo liegt Eisenberg? Das ist bei Leipzig. Ja. Leipzig ist ein neuer Bundesländer. Ja. Wir hatten erstmal eine Zeit lang mit ihm Krach gehabt, weil es um gerichtlichen Streit mit unserer Mutter ging. Mhm. Und jetzt hat er in Eisenberg Häuser erbaut, hat sich auch wegen dem Streit mit unserer Mutter mit uns wieder vertragen. Mhm. Soweit. Und jetzt braucht er uns als Käufer. Mhm. Mein Vater behauptet, wir würden davon profitieren, von diesen Projekten. Und ich bin heute beim Notar gewesen mit dem Vertrag, mit dem Kaufvertrag. Mhm. Und der Notar sagte, unterschreiben Sie das auf gar keinen Fall. Nochmal zum Klarstellen. Er, Ist er Bauunternehmer? Ja, er ist Bauunternehmer. Und er hat Häuser, Familienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser? Genau, Mehrfamilien- und Geschäftshäuser und sowas. In Leipzig gebaut, Ringen von Leipzig gebaut. Und er verlangt jetzt von euch, sprich von unter anderem von dir, dass du so ein Haus oder kaufst oder dich daran beteiligst finanziell. Ja, eine Wohnung. Eine Wohnung, ja. Könntest du das finanziell? Ja, finanziell sieht das so aus, dass ich es eigentlich nicht kann. Ich will es auch nicht haben. Mein Vater behauptet, mein Vater, der behauptet, dass diese Wohnung finanziell abgedeckt ist. Und zwar in diesem Sinne, dass es da 5 Jahre lang Mietgarantie für gibt. Und ich war beim Notar und er sagt, es gibt dafür keine Mietgarantie. Wenn eine Wohnung leer steht, müsste ich dann dafür aufkommen. Und welchen Betrag geht es da eigentlich? Wie teuer ist das? 137.000 Mark, Stange Geld. Das ist eine Stange Geld. So, jetzt sagt der Notar zu dir, machen Sie es nicht. Und du selbst sagst auch, dass du gar nicht die Knete hast. Wo liegt das Problem? Warum bist du dann am Schwanken oder Wanken? Ich habe das Gefühl, mein Vater, der will uns unter Druck setzen damit, mit diesen Häusern. Inwiefern? Ja, ich weiß es nicht. Er hatte früher auch schon meine Mutter unter Schulden gesetzt. Weil die sind ja, meine Eltern sind getrennt. Was könnte denn passieren, wenn du jetzt sagst, nein, ich mache es nicht, Schluss aus? Ich weiß nicht, was dann passieren könnte. Dann könnte der Kontakt mit meinen Eltern wieder total abbrechen. Ich hatte gedacht, mein Vater, der war so einer, der hat sich immer so alles genommen und Schulden gemacht. Der ist Bauunternehmer, immer neues Auto, immer alles neu haben wollen, das Beste vom Besten und immer angeben und... Also du sprichst nicht sehr, sehr positiv von deinem Vater. Ich spreche leider nicht. Du sprichst negativ von deinem Vater und auch mit einer gehörigen Portion Skepsis und Kritik. Ja, kann man so sagen. Ich muss das nochmal wiederholen. Wenn du sagst, ich habe im Prinzip das Geld nicht, ich möchte mich nicht verschulden und sogar der Notar dir davon abrät, mein Gott, dann mach es nicht. Selbst wenn die Gefahr besteht, dass der Kontakt zu deinem Vater dann abbricht, dann bricht er halt ab. Wenn er deshalb abbricht, dann ist er auch nichts wert, der Kontakt. Was sagt deine Mutter denn dazu? Meine Mutter sagt dazu, lass es sein. Die sagt auch, lass es sein. Meine Brüder, die haben es schon gemacht. Der Thomas, mein großer Bruder, wohnt in Köln, ungefähr 35 Jahre alt. Der hat schon so eine kleine Wohnung gekauft. Ne? Mhm. Und mein einer Bruder, der hat jetzt ein Haus gekauft. Ne? Mhm. Der ist ein Jahr älter als ich und der hat den Vertrag auch unterschrieben. Und ich habe jetzt Angst, dass der total in den Ruin jetzt dadurch kommt. Wer? Der Andreas. Der Bruder? Ja, der hat sich früher immer wirklich rar um mich gekümmert, weil ich eine starke Sehbehinderung von fast 100% habe. Marc, umso klarer, dass du das nicht machen darfst. Ganz klar. Ja. Ganz klar, also ich kenne die Details jetzt nicht, aber was du jetzt erzählt hast, glaube ich, sagt einfach der gesunde Menschenverstand, dass die Finger davon. Ohne Wenn und Aber, nein, mach es nicht. Mein Vater, der sagt, ihr habt davon ein Erbgut von 50.000 Mark. Ihr kriegt ein Erbe von 50.000 Mark. Ihr seid doof, wenn er das nicht machen wird. Und wenn man so eine Wohnung hat in Leipzig da drüben, dann sagt, und dann sagt er, meine Mutter hier sagt dann, du kommst da nicht mehr von weg. Marc, lass mal die Einzelheiten. Ich wiederhole das jetzt nochmal. Nach dem, was du jetzt an Fakten genannt hast, spricht im Prinzip alles dagegen. Und ich würde von meiner Seite aus das jetzt auch wirklich so unterstreichen. Ich glaube, wir können es nicht weiter vertiefen. Okay, nimmst du es mal so hin? Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss, Marc. Und frohes Neues. Ja, dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Jetzt geht's aber hoch, altersmäßig. Ich freue mich sehr. 74 Jahre alt, die Margot. Margot. Hallo, Domian. Schönes neues Jahr wünsche ich dir. Hallo, Domian. Ja, hallo. Ich verehre dich. Vielen Dank. Und ich möchte sagen, ich bete dich bald an. Hey, hey, nicht zu viel, nicht zu viel des Guten. Doch. Das macht mich ganz verlegen. Du bist ein fabelhafter Mensch. Dankeschön. Und ich gucke jede Nacht deine Sendung. Ist das wirklich wahr? Und habe mich schon so oft bemüht, mit dir reden zu können, aber ich bin nicht durchgekommen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Heute habe ich es geschafft. Ja. Was ist dein Thema, Margot? Ja. Sex. Sex? Ja. Inwiefern? Seit 35 Jahren keinen mehr. Seit 35 Jahren? Wie kommt das? Ja. Ich habe einen Mann, der nicht auf Sex steht. Früher ging alles im Dunkeln, die Zeit schritt weiter, Er ist stehen geblieben. Ich bin weiter mitgegangen. Und er ist damit zufrieden. Also muss ich es auch sein. Das heißt, er lebt noch und ihr beide wohnt auch zusammen? Ja, ja. Sehr glücklich, auch ja. Gut. Also, ja. Möchte sagen, noch mehr kameradschaftlich. Ne? Ist das denn damals vor 35 Jahren dann einfach so eingeschlafen? Oder gar? Ganz und gar. Ganz und gar? Ganz und gar. Also es gab nicht irgendeine Auseinandersetzung, irgendeinen Vorfall? Ja, ja, gar nichts. Ich hab, also der ist liebevoll, verehrt mich, bringt mir Blumen, macht für mich alles. Er kocht mit das, er macht für mich alles. Bist du sicher, dass er in den 35 Jahren nicht fremdgegangen ist? Ich habe Ahnungen gehabt, eventuell andersrum. Oder Vermutungen. Weisen kann ich es nicht. Ich bin auch sehr vom katholisch. Und es heißt ja da, ne, man darf die Ehe nicht brechen. Bist du denn mal... Nein, ich habe wohl katholisch. Ne? Ich wollte fragen, bist du mal in Versuchung geraten? Oh, oft. Ja. Weil ich lebensbejahend war, immer. Ne? Und jetzt mit der Zeit ist halt alles eingeschlafen. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, wie hast du das all die Jahre ausgehalten, wenn du selbst dazu Lust gehabt hast? Ja, meiner Kinder wegen. Bitte? Meiner Kinder wegen. Ich liebe sie alle ab. Gab es denn Überlegungen wirklich in der Zeit irgendwann, dass du gesagt hast, ich lasse mich scheiden von meinem Mann? Nee. Das nicht? Er hätte es nie gemacht. Da habe ich gerade gefragt, wie hast du das ausgehalten? Da hast du gesagt, der Kinder wegen. Wie hast du das gemeint? Ja, ich liebe alle meine Kinder und ich liebe auch meinen Mann. Und es tut mir weh, ihn zu verlassen. Und jetzt sowieso nicht mehr, dann schon früher. Was hast du mit den Sehnsüchten, mit den sexuellen, erotischen Sehnsüchten gemacht? Die dann habe ich mir die Bibel genommen und habe gelesen. Hat das geholfen? Doch. Ja? Ja. Ich bin so froh, dass ich mal mit dir reden kann, Domian. Das tut mir so richtig gut. Ja. Ehrlich. Hast du denn, Margot, in der Zeit wenigstens für dich selbst Spaß gehabt? Oder das auch nicht? Ja, ich habe 40-jährige Freundschaften. Und wir haben auch teilweise... Kegelclub, 35 Jahre Kegelclub. Na, ich meinte es noch ganz anders. Ich frage jetzt mal ganz indiskret, wir reden da jetzt offen drüber, dann kann ich das ja auch so fragen. Hast du denn, wenn du keinen Sex mit deinem Mann hattest, wenigstens mit dir selbst Sex gehabt? Nee. Auch nicht? Nee. Warum nicht? Ja, das ist ja in der katholischen Kirche, ist das ja verboten, ne? Und ich lebe noch in der alten Welt. Obwohl ich mit der Jugend übergegangen bin. Dann hast du vor 35 Jahren deinen letzten Orgasmus gehabt. Ja. Jetzt hast du dich heute bei mir mit diesem Thema zu Wort gemeldet. Ja. Kann ich daraus schließen, dass dir das trotz der 35 Jahre und trotz deiner 74 Jahre immer noch sehr viel zu schaffen macht? Oh, depressiv. Ne? Und ja, soll ich sagen, es hat mir gefehlt. Sehr. Aber platonisch liebst du deinen Mann nach wie vor? Immer noch. Immer noch. Ja. Und ihr führt auch so eine gute kameradschaftliche Ehe, der Alltag funktioniert. Wir spielen bis nachts. Und dann sage ich, Moment, gleich kommt Domian, den muss ich gucken. Ja. Margot, ich sage jetzt mal was ganz Revolutionäres für dich. Ja. Ich weiß schon, das ist mir schon völlig klar, dass du natürlich bei deinem Mann bleiben willst. Sowieso. Das ist mir völlig klar, nach dem, was du jetzt erzählst. Also, das gibt's gar nicht. Weißt du, zu was ich dich gerne ermutigen möchte? Ja. Du halt dich mal fest. Ja. Du hast jetzt 35 Jahre ganz anders gedacht. Ja. Aber du kennst mich ja und du weißt ja auch, was für Meinungen ich habe. Ja, ich liebe dich auch. Ja. Margot, versuch doch mal ein bisschen Spaß und Sex mit dir selbst jetzt im Alter noch zu haben. Trotz meiner 74 Jahre bin ich noch irgendwie so ein bisschen, ne? Das glaube ich. Was meinst du? Du kennst meine Sendung. Wie viele ältere Leute ich hier habe, schon gehabt habe, die wunderbar von Sex erzählt haben. Ich könnte Witze erzählen, ich könnte auch... Margot, ganz klar gesagt, onaniere. Fang mit 74 Jahren an zu onanieren. Um Gottes Willen. Doch, mach es. Wenn du schon keinen Spaß mit deinem Mann mehr hast, dann hab ihn wenigstens mit dir selbst. Darf ich das? Ja. Ich sage ja. Und der liebe Gott wird da auch gar nichts gegen haben. Ehrlich? Bin ich ganz sicher, ja. Ich danke dir. Liebe Margot. Danke dir für diesen Tipp. Ja, ich hoffe, dass er fruchtet und dass du dich traust. Ich rufe dich bei Gelegenheit mal wieder an, wenn ich darf. Aber ganz im Ernst, ja, würde gerne noch mal mit dir reden. Doch, ich hätte sehr, sehr vieles zu erzählen. Ja. Also, und dann erzählst du mir von deinem ersten Orgasmus nach 35 Jahren wieder. Ja. Abgemacht? Abgemacht. Alles Gute. Domian. Ja. Für das kommende Jahr. Alles Glück und alles Schöne auf der Welt für dich. Wünsche ich dir auch von Herzen. Ne? Tschüss, Margot. Bleib gesund. Ja, ich hoffe sehr. Und du auch. Ich danke dir, Domian. Tschüss, Margot. Bleib so, wie du bist. Tschüss. Tschüss. Das war die Margot. Und jetzt von 74 gehen wir auf 14 Jahre runter. Und ich begrüße ganz herzlich die Nina. Und Nina ist 14 Jahre. Eben, wie gesagt, hi. Hallo. Ja, Nina. Hast du noch Ferien im Moment? Ja. Wie lange noch? Ist nicht mehr lange, ein paar Tage noch. Ich habe heute überlegt, wie lange haben die Leute noch Ferien? Und war mir nicht ganz sicher, ob ihr heute schon zur Schule musstet. Nee, so bis zum 6. 6. haben wir noch frei. Habt ihr es gut, siehst du. Und ich bin schon wieder hier. Aus dem Urlaub zurück. Nina, was ist denn dein Thema? Ja, also meine Mutter, die geht auf den Strich und ja. Ja, und dann wollte ich da so ein bisschen erzählen. Aber ich muss das auch kurz fassen, weil meine Mutter, die weiß nicht, dass ich bei dir anrufe, ja. Mhm. Und die kommt auch wahrscheinlich gleich wieder. Und dann musst du auflegen. Ja. Das heißt also, wenn es rap-zapp geht und du auflegst, wissen wir alle Bescheid, deine Mutti kommt und du kannst dich weitersprechen. Ja. Bis dahin reden wir mal ganz normal und ganz, ganz entspannt auch. Mhm. Woher weißt du, dass sie auf den Strich geht? Ja, das hat so, also mir und meine Schwester mal wohl erzählt. Und wenn wir irgendwie dann so, also mit ihr darüber reden möchten oder so, dann... Also dann, das klappt auch nicht, dann verprügelt sie uns auch dann gleich. Also hast du von der Schwester erfahren? Ja, und das ist auch ganz schlimm. Wie alt ist die Schwester? Die ist 15. Die ist 15. Seid ihr die beiden einzigen Kinder oder gibt es noch mehr Geschwister? Ja, wir sind die einzigen. Ja, und wie hat die das wiederum rausgekriegt? Ja, also die hat mit meiner Mutter darüber gesprochen. Also eher gesagt, meine Mutter mit ihr. Mhm. Und ja, irgendwann kommt das ja sowieso mal raus. Mhm, ja, und das die lässt sich aber auch nicht mehr irgendwie so. Wir schämen uns ja auch. Also ich habe auch mal eine gute Freundin gehabt, die wusste das auch dann. Mhm. Ja, und dann hat sie mich auch dann belogen, die das weitererzählt. Und wir sind auch jetzt ganz alleine. Wir, im Moment sind wir auch hier bei unserer Freundin für 3 Tage. Und ja, meine Mutter, die kümmert das auch überhaupt nicht. Moment, ihr seid bei der Freundin? Aber du hast gerade gesagt, dass die Mutter reinkommen könnte. Ja, weil, ja... Das ist jetzt irgendwie so, also das ist eher gesagt eine gute Bekanntin auch, mhm. also von meiner Mutter. Mhm. Ja, und das könnte dann sein, dass sie kommen könnte, weil wir sollten das auch kurz fassen. Okay. So. Lebst du denn mit deiner Schwester und deiner Mutter allein oder gibt es auch noch einen Vater? Ja, also die waren also früher zusammen, Vater und meine Mutter. Mhm. Ja, und meine Mutter hat ihn das dann auch verheimlicht und dann hat er dann nachher doch noch von sich selber herausbekommen. Ich weiß nicht, was da jetzt genau war. Ja, und dann haben sie sich dann auch scheiden lassen. Das heißt, ihr lebt ohne Vater? Ja. Ohne Mann im Haushalt. Ist deine Mutter denn Berufsprostituierte? Ja. Das ist deren Haupteinkommensquelle. Mhm. Mhm. Was ist das jetzt für dich für ein Gefühl? Du musst jetzt so sagen oder sagst für dich, deine Mutter geht auf den Strich. Was empfindest du? Ich fühle mich auch richtig irgendwie so ausgestoßen von meiner Mutter. Mhm. Das ist auch ganz... komisch und sie meint, das wäre für sie ein normaler Beruf. Mhm. Sie meint, irgendwie so, dadurch würde sie mehr Geld bekommen und... Aber sie redet doch gar nicht richtig ruhig mit dir darüber, ne? Ne. Mhm. Wer weiß das denn, außer deiner Freundin jetzt, deiner besten Freundin, wer weiß das sonst noch? Ja, die gute Bekanntin, wo wir jetzt sind. Ja, und dann eigentlich so unter uns und dann noch wahrscheinlich andere, weil meine Freundin hat das ja weitererzählt. Und wir haben auch jetzt überhaupt keinen mehr. Schämst du dich, dass deine Mutter das macht? Ja, auf jeden Fall. Wenn deine Mutter so sagt oder es schon mal gesagt hat, dass das ein Beruf ist wie jeder andere, glaubst du das so? Oder? Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt... Mhm. Nehmen wir mal an, ich habe auch den Eindruck, dass du generell nicht so grundsätzlich nicht so gut mit deiner Mutti zurechtkommst. Nee, wenn deine Mutti jetzt ganz nett zu dir wäre und im Prinzip immer gut mit dir umginge und sie dir dann sagen würde, pass mal auf Nina, das ist nun mal halt so mein Beruf und da verdiene ich eine ganze Menge Knete, wäre es denn dann einfacher für dich? Nein, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall? Mhm. Mhm. Weißt du denn, wie lange das deine Mutter schon macht? Ja, ungefähr so ein Jahr. Erst ein Jahr? Ja. Und was hat sie vorher gemacht? Ach, vorher, da war sie erst so Hausfrau, war mein Vater, der war ja dann auch noch da. Mhm. Der hat dann auch bei der BWZ hat der gearbeitet. Mhm. Und da, ja. Und nachher, da wurde das dann, weil wir dann noch an Geld kommen mussten, wurde dann nachher doch noch irgendwie zu knapp. Mhm. Und das ist auch ganz schlimm. Und dann hat er das ja auch nur so durch Zufall rausbekommen, ja? Ja, ich weiß nicht, ob er mal irgendwie so hinterhergeschlichen ist oder. Mhm. Wo, weißt du, wo deine Mutter arbeitet? Geht die auf den Straßenstrich oder arbeitet die irgendwo in so einem Club? Weißt du nicht? Nein, ich weiß es nicht. Mhm. Und wie oft ist sie weg? Ist sie jede Nacht? Nein, sehr oft. Mhm. Ganz oft. Und sie bleibt auch immer über Nacht dann da. Mhm. Und ja, wir sind auch immer ganz allein. Ich komme auch überhaupt nicht damit klar. Will ich auch gar nicht. Mhm. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Eine ganz schwierige Situation. Du kannst deiner Mutter das ja nicht verbieten, das zu machen. Ja. Und was soll ich denn dann machen? Ich finde nur so traurig, dass deine Mutter nicht richtig mit dir redet. Wie oft, jetzt Hand auf Herz, hast du denn von dir aus schon mal versucht, so ganz sachlich und offen mit deiner Mutti darüber zu sprechen? Na, das war eigentlich sehr oft. Und es hat nichts gebracht? Nein. Und sie wollte uns ja auch schon mal ins Heim stecken und dann hat sie es dann nachher doch nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht warum. Hast du denn ein besseres Verhältnis zu deinem Vater? Ja, eigentlich schon. Also wenn wir mal überhaupt nicht mehr weiter wissen, dann fahren wir dann zu ihm oder. Ja, ist dann nicht eine, also wenn du dich gerne, also wo du dich generell unwohl fühlst bei deiner Mutter oder ihr euch unwohl fühlt, wäre es dann vielleicht nicht eine Möglichkeit, dass ihr ganz zu eurem Vater geht? Ja, das möchte sie ja nicht. Sie hat gesagt, wir sollen von ihnen so fernbleiben. Ich weiß auch nicht warum. Ja gut, ich frage dich aber jetzt, würdest du, wenn du jetzt auswählen könntest, ich würde dich jetzt vor die Alternative stellen, entweder zum Papa oder zur Mama. Ja, lieber zum Papa. Zum Papa. Ja. Weißt du, Nina, ich glaube, dass das vielleicht so auf weitere Sicht für euch das Allerbeste wäre. Ja, wäre auch. Aber was sagt denn der Vater dazu? Wäre der denn bereit, das zu machen? Ja, aber meine Mutter lässt uns da nicht weg. Mhm. Ich meine, das ist auch jetzt nicht so eine richtige Trennung, also keine richtige Scheidung. Die haben sich jetzt einfach nur getrennt und wollen, also dass das jetzt so ganz unter uns bleibt. Mhm. Ja, Mama kommt gleich. Ja, warte. Pass auf, ich würde dir raten, ganz dringend, oder euch beide raten, doch nochmal ganz ausführlich mit dem Vater darüber zu reden. Mhm. Ich glaube, wenn die Sachlage so ist, wie du sie jetzt geschildert hast, wird es kein Problem geben, auch rechtlich nicht, dass ihr zu dem Vater gehen könnt. Wenn ihr euch da wohler fühlt und wenn ihr euch auch geborgener fühlt bei dem Vater, ist das, ich glaube, für alle Seiten das Beste. Red mit dem Vater und wenn das nicht klappt, erkundige dich selbst mal beim Jugendamt oder bei einer Beratungsstelle. Ja. Aber auf jeden Fall mit dem Vater reden. Der Vater ist jetzt der wichtigste Ansprechpartner. Ja. Ehe jetzt Schwierigkeiten entstehen, wenn sie reinkommt, alles Gute. Und Nina, melde dich bei mir doch auch nochmal vielleicht in ein paar Wochen und erzähl mir, wie es weitergegangen ist. Ja. Ja? Okay, toi, danke. Toi. Tschüss, Nina. Tschüss. So, meine Lieben, 1.33 Uhr und 32 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause mit einer neuen Pausenmusik. Und 40 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und heute Nacht sind wir mal wieder ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180 5678 110. Ich sage euch jetzt schon mal das Thema für morgen Nacht. Morgen heißt unser Thema die ganze Sendung über plötzlich verschwunden. Ich möchte mich mit Leuten unterhalten, die jemanden vermissen, einen Angehörigen, einen Freund, der oder die plötzlich verschwunden ist. Plötzlich verschwunden heißt unser Thema morgen. Heute gebt ihr all unsere Themen vor. Also ruft mich an 0180 5678 110. Thomas ist dran, 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Thomas, dein Thema. Ich habe, also mein Thema ist, ich habe vor einem guten Jahr mit einem, also ehemaligen guten Kumpel von mir, Einbruchdiebstähle gemacht. Mhm. Bei uns in der Nähe vom Dorf, wo wir gemacht haben. Mhm. So, und da waren wir jetzt einfach bei der Polizei schon gewesen, ist alles da schon durchgegangen, waren wir auch vor Gericht, wurden zu 4 Wochen Arrest erteilt. Sag mir mal kurz, was ihr genau da gemacht habt. Wie, wo seid ihr eingebrochen? Was kleine habt ihr? Gartenhäuser haben wir eingebrochen, dann von so einer Nachbarin in so einer Garage, wo ihr Auto drin stand. Mhm. Und was habt ihr rausgeholt? Aus dem Auto haben wir Bargeld rausgeholt. Aus dem Auto Bargeld? Ja. Nämlich wie viel? Das waren irgendwas mit 300. 300 Mark. Und aus dem Gartenhäuschen, was habt ihr da rausgeholt? Da haben wir Werkzeug. Mhm. Aber es wurde alles wieder abgegeben, das Werkzeug. Ja, also nicht gut, sondern insofern ist es klar. Ja. Habt ihr euch selbst gestellt bei der Polizei? Ja. Aha. Haben wir dann selber gemacht. Wie kam das? Wir haben so schon durch einen anderen Kollegen, der hat bei uns gesagt, dass sie langsam Bescheid wissen. Mhm. Ja, dann sind wir auch dann schon eingegangen. Weil ging ja anders nicht mehr. Ja. Also weil ihr Angst hattet, es sickert doch irgendwie durch. Ja. Mhm. Na immerhin, also finde ich schon gut und ein Kompliment, dass ihr das gemacht habt. Wie hoch war die Strafe? 4 Wochen, sagst du? Ja, 4 Wochen Arrest. 4 Wochen Arrest. Was, ja. was heißt das genau? Was ging da ab? Ja, das ging so, dass du da 4 Wochen in der Zelle bist. Mhm. Wenn du alleine oder ihr beide zusammen? Alleine. Alleine. Alleine. Mhm. Ja. Wenn du dich gut anstellst, dann kannst du zum Frühstück raus. Mhm. Mittag und Abendbrot gibt es dann auf der Zelle um 17 Uhr. Mhm. Und das war es dann für den ganzen Tag. Mhm. Kein Rauchen, kein Fernsehen gucken und wenn du Glück hast, eine Stunde draußen rumlaufen. Durftet ihr irgendwas lesen? Bücher, Zeitungen? Ja, Bücher. Das ja. Zeitschriften. Mhm. Ja. Ja, wie war das für dich? 4 Wochen fast. Grauenhaft. Grauenhaft. Aber nach meiner Meinung, da ich das jetzt hinter mir habe, meine ich, das sollten sie ruhig etwas erhöhen. Mhm. Warum? Ja, weil ich finde, das kann nur helfen. Also mir hat es geholfen. Ich mache so einen Scheiß nie wieder. Mhm. Also für dich ist das eine abschreckende Maßnahme? Ja. Mhm. Und nehmen wir mal an, die hätten euch jetzt oder dich verurteilt zu irgendeiner Sozialarbeit oder zu Straßenfegen oder... Ja, ich schätze mal, daraus hätte ich nicht gelernt. Da hättest du nicht gelernt? Glaube ich nicht. Mhm. Ist ja interessant. Also da gibt es ja nun viele unterschiedliche Theorien. Die einen sagen, man muss da ein bisschen sanfter rangehen und didaktisch, pädagogischer und die anderen fahren mir die knallharte Tour. Ja. Du wärst mir für die knallharte. Ja. Für den knallharten Standpunkt. Da habe ich ja selber draus gelernt, deswegen, glaube mit einer milderen Strafe, da wäre nichts gegangen. Mhm. Für dich ist definitiv klar jetzt, ich mache so einen Scheiß nicht nochmal. Nee. Die Vorstellung, vielleicht dann nochmal in den Knast zu müssen oder gar noch länger, ist für dich so grauselig, dass du sagst, ich lasse die Hände von solchen Straftaten. Ja, die haben ja mit uns eine Fahrt in einem richtigen Knast gemacht, wo wir mit richtigen Leuten reden durften, die länger drin sind. Mhm. Und das hat einen schon zu denken gegeben, dass du sowas nicht mehr machst. Du sagst, im Prinzip war das zu kurz. Was wäre denn die deiner Auffassung nach die richtige Strafe gewesen? Ab 5 Wochen. 5 Wochen? Ach, fünf Wochen erst überhaupt. Mhm. Weil es gibt ja auch Wochenendarrest und da sollten sie gleich bleiben. Das daraus lernen die nicht. Mhm. Weil da waren welche schon bei, die haben schon das nächste Ding da geplant, was sie machen. Mhm. Und daraus lernen sie nicht. Da war ein Kumpel dabei, ne? Ja. Ja. Wie sieht der das genauso wie du? Der sieht total anders. Warum? Weil ich jetzt wegen dem über 630 Mark Schulden am Arsch habe. Mhm. Weil ich jetzt alles, das ganze Geld, was jetzt der Frau zurückzahlen müssen, muss ich jetzt alles alleine tragen. Und wieso trägt er das nicht mit? Er geht nicht arbeiten. Den können sie nicht dran an der Karre. Kein bisschen. Mhm. Sieht er denn so die abschreckende Wirkung auch, so wie du? Ja, das auch. Das auf jeden Fall auch. Ja. Mhm. Aber er lässt sich das quasi alleine und du musst es alleine ausbaden. Ja, er hat zu mir gesagt, er ginge nicht arbeiten, er sieht nicht ein, wofür er das zahlen sollte. Mhm. Über 600 Mark? Ja. Das heißt, wie lange musst du dann noch dran knabbern, ehe du es vom Tisch hast? Ja, ich schätze jetzt nächsten Monat, dass ich das komplett bezahlt habe. Und dann, so wie der Rechtsanwalt mir jetzt gesagt hat, wo ich das jetzt bezahle, gehe ich dann nach ihm hin und dann muss ich leider, Gottes Willen, wie es ist, nur mal meinen besten Freund verklagen. Mhm. Damit ich das Geld von ihm kriege. Also eine üble Sache, in die du da reingeraten bist. Ja. Aber ich finde letztendlich mit einem doch eigentlich guten Ausgang, nämlich mit dieser Erkenntnis, dass du wahrscheinlich nie wieder straffällig werden wirst. Nee, ja? Kein Wissen. 20 Jahre alt bist du. Ja. Was machst du an sich in deinem Leben, wenn du mal nicht im Knast sitzt oder irgendwo Einbrüche? Ich hatte gearbeitet vorher. Hast du eine Lehre? Nein, leider nicht. Warum nicht? Hab's ja geschmissen, Berufsschule habe ich nicht gepackt. Ach, was hast du für eine Lehre angefangen? Im Metall, Teilezurichter. Ja, und wie siehst du jetzt deine Zukunft? Ja, die sieht nicht rosig aus, weil ich jetzt erstmal abwarten muss, weil ich Allergien habe, wo ich jetzt bei der letzten Stelle aufhören musste deswegen. Mhm. Giltst du eigentlich jetzt als vorbestraft? Nee, das gilt nicht als Vorstand, steht nicht in der Akte drin. Ja. Also Thomas, jetzt ganz einfach mal so von mir aus zu dir gesagt, sieh doch zu, auf jeden Fall, dass du eine Lehre machst. Auf jeden Fall. Der fragt sich ja nur wo, weil ich ja jetzt in den Metallberuf überhaupt nicht mehr rein kann. Ja gut, es gibt ja nicht nur den Metallberuf, ja, es gibt ja tausend andere Sachen. Und du bist 20 Jahre alt, du bist noch jung, jetzt kannst du es noch machen. Und dein Leben lang ungelernt zu sein, ist nun wirklich nicht das Schönste. Solange man eine Chance hat, eine Lehre zu machen, sollte man sie unbedingt machen. Ja, ist auch schwierig, hier überhaupt was zu finden. Ist mir völlig klar. Aber du musst natürlich auch den Wille haben und halt auch die Motivation in dir selbst entwickeln dafür. Denn die wirklich am ehesten dann durch das Rost durchfallen und die größten Schwierigkeiten haben, das sind nun mal leider Gottes die Leute, die nichts gelernt haben. Also ziehe vielleicht jetzt aus dieser ganzen Aktion die Lehre nicht nur, was ja nun sehr gut ist, nochmal sowas zu machen, sondern vielleicht dein ganzes Leben ein bisschen anders anzupacken und umzukrempeln. Ja. Eine ordentliche Lehre machen und dir was aufbauen und dann hast du doch ein schönes Fundament auch für dein Leben, eine gute Basis. Ja, das wäre ja am liebsten würde ich irgendwas im Kfz-Bereich machen. Ja, Mensch, erkundige dich dann mal. Geh dann mal richtig zum Arbeitsamt, lass dich mal beraten von den Leuten. Da muss ich morgen hin. Ja, da wünsche ich dir viel Glück dafür. Ja, danke. Mein Lieber, alles Gute. Tschüss, ja. Thomas. Tschüss. Tschüss. Karl, nochmal 14 Jahre alt. Nochmal ein 14-Jähriger. Karl, hi. Ach, Domian, hallo. Ach. Ja, ich möchte mich jetzt heute Abend mal ganz offiziell bei dir outen. Ich bin hetero. Nein, das gibt's ja gar nicht. Du bist heterosexuell? Ja. Das ist ja eine ganz ausgestorbene Spezies mittlerweile. Nein, wirklich, das ist mein Problem. Alle halten mich für schwul. Ich war aus der, so richtig ernst wurde das erst vor ein paar Tagen, aus der 1Live-Silvesterparty in Dortmund. Ja. Ich habe da ein Seminar geleitet, zufällig, das war so ein Silvesterseminar, pressemäßig. Zufällig waren sämtliche männlichen Teilnehmer und es gab nur ein Mädchen in dem Seminar, das heißt eigentlich alle Teilnehmer schwul und haben mich die ganze Zeit angemacht und begrapscht. Ich habe nichts gegen Schwule, ich finde das voll in Ordnung. Sie haben dich begrapscht sogar? Ehrlich? Ja, dann sind sie auf mich losgegangen und haben mir so einen Arsch an. Karl, guck dir mal meine flache Brust an, das ist doch viel schöner als diese Quarztaschen. Die haben mir die ganze Zeit so Sprüche an. Und ja, dann bin ich in die Halle gegangen, habe mich verflüchtigt. Da haben mir auch ständig irgendwelche Männer mich angelacht, mich angeguckt. Ich bin 14. Ich meine, normalerweise schreibt man jetzt seine Liebesbriefe, aber ich werde schon von Männern angemacht. Ich finde das eigentlich gar nicht witzig. Ja, und dann habe ich mir eine Pizza geholt mit extra viel Knoblauch. Ja, damit mich auch keiner anspricht. Davon muss ich dann trinken. Zufällig habe ich dann einen kleinen Feigling bekommen, aber eine große Flasche. Ja, dann war ich ein bisschen besoffen, dann versuchten die mir die ganze Zeit einzureden, dass ich doch schwul wäre und dass ich mit irgendwie so einem Typen da was gemacht habe. Also die beste Gegentherapie ist, oder die beste Gegenaktion ist, wenn du dich mit einem Mädel zeigst. Ich habe mich mit einem Mädel gezeigt. Ich war mit einer Freundin da, mit einer sehr guten Freundin. Ja, nur zeigen reicht ja nicht aus, ne? Da muss man schon ein bisschen härter zur Sache gehen. Ja, Karl, sag mir bitte, ob das ein generelles Problem ist oder ob das jetzt nur auf dieser Party der Fall war. Es ist auch schon länger. Also eigentlich die meisten Leute in Mörs, die mich kennen, die halten mich für schwul. Warum? Wie kommt das denn? Weiß ich du hast doch eine knallhart heterosexuelle Ausstrahlung. Ja, ich denke auch. So weit, dass ich das Telefon hören kann. Vielleicht kleide ich mich falsch. Also, hast du denn, wie sieht's denn mit der Liebe überhaupt aus? Du bist erst 14 Jahre alt. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ich hatte schon eine Freundin und ich habe sie auch durchaus geliebt. So. Und, ja klar. Und du klingst irgendwie älter. Ich bin etwas verwirrt, wenn ich höre. Das Problem ist auch, ich werde für älter gehalten von diesen Männern. Und in der Stadt gab es jetzt vor kurzem auch so einen Fall, da war so ein Mädchen, das mich wohl nicht schlecht findet und sie sagte dann zu einer Freundin, ja, jetzt treibt den nochmal dieses Schwule aus. Ich meine, ich bin nicht schwul, bei mir gibt es nichts auszutreiben. Ja. Ja. Was machen wir jetzt mit dir? Jetzt müssen wir eigentlich die ganze Damenwelt von Mörs und Umgebung aufrufen und sie aufmerksam machen auf Karl, der nicht schwul ist, sondern stockheterosexuell und auf der Suche ist nach einem Mädchen. Ist das so? Das hat mir geholfen. Ehrlich, bist du auf der Suche nach einer Affäre, nach einer Liebe. Ja, man ist ständig auf der Suche. Ich meine, krampfhaft, aber es wird mich freuen. Ja, also du hast jetzt in der Öffentlichkeit gesprochen und es haben sicher Tausende zugehört, die dich kennen. Oder sagen wir mal Dutzende, die dich kennen. Ja. Und für dich ist es ganz klar, du hast es hier im Radio bei 1Live, im Fernsehen, im WDR-Fernsehen gesagt, ich bin nicht schwul. Das bin ich nicht. Ich bin nicht schwul, basta. Verspreche es euch. Vielen Dank, Domian. Karl, geholfen. Alles Gute. Tschüss. Viel Glück in der Liebe. Tschüss. Ramona, 16 Jahre alt. Hi. Ja, hallo, Domian. Ja. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr nachträglich. Wünsche ich dir auch ganz, ganz herzlich. Ja. Ramona. Mein Problem ist, von meinem Freund die Mutter, es verbietet uns zu sehen und zusammen zu sein. Und zusammen zu schlafen und so. Mhm. Wir sind jetzt schon fast ein Jahr zusammen, ich verstehe das nicht. Wie alt ist dein Freund? 15. 15 Jahre? Ja. Mhm. Ein Jahr schon zusammen? Ja. Hatte sie von Anfang an etwas gegen diese Verbindung? Nein, sie ist jetzt, sie lebt in Scheidung mit ihrem richtigen Mann und ist jetzt mit einem türkischen Mann zusammen. Mhm. Und ich glaube, dass es alles von ihm kommt, irgendwie. Mhm. Wie macht ihr das denn dann überhaupt, wenn die Mutter das verbietet? Schafft ihr euch denn nur heimlich? Nein, er macht immer viel Theater zu Hause mit ihm und mit seiner Mutter. Mhm. Das heißt also, die Mutter weiß schon Bescheid, wenn und dass ihr euch trefft? Ja, das weiß ich. Und wo trefft ihr euch denn? Bei mir zu Hause. Bei, nur bei dir? Ja. Was sagen deine Eltern dazu? Meine Mutter hat nichts dagegen. Mhm. Wie verhält sich denn dein Freund dann dem, auch diesem neuen Vater gegenüber? Du hast gerade gesagt, es gibt da Streitereien. Ist das richtig? Ja, sind das harte Streitereien? Bitte? Sind das harte und heftige Streitereien? Ich glaube schon. Ich war noch nicht dabei. Mhm. Wie begründet denn die Mutter, deine Schwiegermutter in Anführungszeichen? Ich habe Angst, dass ich schwanger werde. Aha. Aber du das bist dann ist wahrscheinlich der Grund. Du bist ja nur keine 12, sondern bist 16 Jahre alt. Du weißt, wie man verhütet. Und ich hoffe mal, dass sie auch verhütet. Kann man ihr das nicht begreiflich machen, dass ihr junge Leute seid und auch ein Recht darauf habt, das zu machen? Wenn wir ihr das sagen würden, würde sie uns ganz auseinandernehmen, sag ich mal. Mhm. Das ist sehr traurig. Finde ich sehr traurig. Ja, weil sie ist griechisch. Mhm. Und darum verstehe ich nicht, weil die sonst so normal sind. Mhm. Mhm. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Was habt ihr für Pläne? Ja, weiß ich ja nicht. Wir haben vor, zusammen zu bleiben. Hast du manchmal den Eindruck, dass es vielleicht im schlimmsten Falle so enden könnte, dass die, also diese Frau und der Mann, euch eure Liebe kaputt auseinandertreibt und eure Liebe kaputt macht? Ja, das habe ich auch schon zu meinem Freund gesagt. Er hat gesagt, ich habe recht. Mhm. Mhm. Wann wird denn der 16? Am 4. April. Am 4. April, ist nicht mehr lange hin. Und dann ist er ja ein junger, er ist noch nicht erwachsen, aber ich sag mal, doch schon ein eher junger Erwachsener. Ja. Und kann dann noch mehr über sein eigenes Leben bestimmen. Ja. Ramona, ich finde solche Geschichten immer sehr schlimm und sehr traurig, wenn Eltern sich da so reinmischen in Liebesgeschichten von jungen Leuten. Ich kann euch nur ermutigen und ermuntern, dass ihr zu euch haltet und dass du auch zu deinem Freund hältst, auch wenn er vielleicht manchmal schlecht drauf ist und irgendwie ein bisschen durcheinander ist. Lasst euch nicht die Liebe von so einem Quatsch kaputt machen. Nein. Also wenn das die einzige Argumentation ist von dieser Frau oder von dem Mann, halte ich das für völlig bescheuert. Ja. Meine Mutter denkt auch so. Ist deine Mutter neben dir? Ja. Gib mir die Mutter doch mal eben. Ja. Nein. Hallo. Ja, hallo. Mit wem rede ich denn jetzt? Ja, Rita, die Mutter von Ramona. Rita, du bist die Mutter. Das ist ja schön, dass du auch gerade dran bist. Ja. Wie siehst du den ganzen Fall denn? Ja, so wie Ramona und ich finde, dass sie zusammen sein sollten und zusammen sein dürfen. Mhm. Und hast du denn mal mit der Mutter vielleicht auch geredet? Ich bin mal hingegangen, wollte mal vermitteln vor 4 Wochen, wo der Siliane nicht mehr kommen durfte. Und da sagte sie, ich sollte mich raushalten, die Kinder sollten das untereinander ausmachen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein habe ich erfahren, dass die Mutter doch dahinter steckt. Mhm. Also das widerspricht sich ja. Die Kinder sollten das auch untereinander ausmachen, aber sie funkt dazwischen immer wieder. Ja, genau. Also du hast auf jeden Fall einen Vermittlungsversuch unternommen und bist gescheitert. Du hast auch den Eindruck, dass du nicht nochmal an die rangehen könntest. Ja, und die Ramona ladet dann halt so, und der Junge auch. Mhm. Wie siehst du den Jungen? Wie schätzt du den ein? Der hält zu ihr. Also die halten gut zusammen. Mhm. Also Rita, ich finde es klasse, dass du so eine tolerante Mutter bist, so eine nette Mutter bist. Ja. Und halt zu den beiden. Und wenn die da kein Refugium haben in der anderen Familie, dann biete du ihnen das an. Das tust du ja sowieso schon, ne? Ja, eben. Ja. Ja, deswegen kam ich ja auf die Idee, mal bei dir anzurufen. Ja, also ich kann euch wirklich nur ermutigen, es weiter so zu machen. Halte du zu den beiden jungen Leuten. Damit sie auf jeden Fall, ganz schlimm wäre ja, wenn du jetzt auch so drauf wärst, dann treibt man die Leute quasi auf die Straße, ne? Und die kommen vielleicht, weiß ich, in irgendwelche dubiosen Kreise. Die können sich bei dir treffen, wann immer sie wollen, bei euch zu Hause. Ja, und so soll es auch bleiben. Genau. Vielleicht kannst du ja nochmal, ich kann es ja nicht einschätzen, du kennst die Frau vielleicht ein bisschen besser durch den ersten Kontakt, vielleicht doch nochmal versuchen, mit ihr zu reden. Ja, ich glaube, das sollte ich auch dann nochmal tun. Ja. Halte zu den beiden Liebenden. Ja, klar. Gibst du mir die Ramona nochmal kurz, Rita? Ja. Tschüss. Ja? Ramona, hast du aber eine nette Mutti. Ja, danke. Ja, also ich habe ihr gerade gesagt, wenn du es nicht mitgehört hast, dass ihr das mal so weiterlaufen lassen sollt. Halte zu deinem Freund, lasst euch die Liebe nicht kaputt quatschen und vielleicht kann deine Mutter ja nochmal vermitteln. Vielleicht klappt das ja. Ja. Halt zu deinem Freund und nimm ihn immer schön mit nach Hause. Die Rita hat nichts dagegen. Nein. Ne? Alles Gute, viel Glück euch allen. Ja, und gleich mal. Tschüss. Christian, 33 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Christian, schönen guten Morgen. Frohes Neues. Ja, wünsche ich dir. Dir auch, vielen Dank. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Bin ich, ja. Im Schnee. Ja. Christian, dein Thema. Ja, mein Thema ist ein bisschen deprimierend, weil ich bin seit 14 Jahren solo. Seit 14 Jahren? Ja, ich habe also seit 14 Jahren kein Sex mehr gehabt. Jetzt muss ich mal zurückrechnen, 33, in deinem 19. Lebensjahr, seit deinem 19. Lebensjahr. Ja, richtig, genau. Wie kommt das? Ja, ich bin also, sag mal, von Natur aus wahrscheinlich ein bisschen schüchtern. Also ich kann nicht auf Frauen zugehen. Mhm. Und ich bin also auch, sag ich mal, keine Schönheit. Ich habe also eine ziemlich lange Nase und bin auch jahrelang gehänselt worden. Wegen der Nase oder was? Bitte? Wegen der Nase gehänselt worden. Wegen der Nase, ja, mhm. Richtig. Mhm. Und ich habe also auch schon überlegt, die Nase vielleicht operieren zu lassen oder halt überhaupt eine Gesichtsoperation machen zu lassen. Aber dafür fehlt mir irgendwie das Geld. Ich bin auch im Augenblick arbeitslos. Mhm. Und ja, ich habe einfach Probleme, auf Frauen zuzugehen. Also ich muss eine Frau haben, die auf mich zugeht. Wenn. Ja. Hattest du damals eine feste Beziehung mit 19? Ja, ich hatte eine feste Beziehung, die dauerte so circa 3 Monate. Mhm. Und war das die einzige Beziehung deines Lebens bisher? Das war meine einzigste, ja. Mhm. Also du hast mit einer Frau bisher körperlichen Kontakt gehabt? Ja, richtig, genau. Wie weit ging dieser körperliche Kontakt? Ja, also ich sag mal nur bis Petting oder irgendwie so in der Richtung. Mhm. Also du hast bis heute noch nicht mit einer Frau geschlafen? Nein, bisher noch nicht. Hast du die damals, die Frau, das Mädchen geküsst? Habe ich, ja. Das ja, mhm. Ja. Hast du denn in diesen, das ist ja nun verdammt lange Zeit, von 19 bis 33, ja, ist richtig. Was hast du denn in den all den Jahren unternommen, Frauen kennenzulernen? Gar nichts? Ja, ich bin also des Öfteren in Diskotheken gegangen und habe mir also fest vorgenommen, auf eine Frau zuzugehen. Und immer wenn ich dann irgendwo reingegangen bin, dann kam so eine Blockade, eine Mauer, die sich aufrichtete. Das heißt, du hast nie Frauen angesprochen? Nie Frauen angesprochen, nein. Mhm. Also du hast gar nicht Abweisung erfahren, sondern du hast es gar nicht dazu kommen lassen. Ja, richtig, genau. Mhm. Hast du mal Kontaktanzeigen aufgegeben? Bisher noch nicht. Ich habe mich also auch nicht so getraut, sag ich mal. Also. Ich könnte mir vorstellen, dass je mehr Jahre vergehen, desto größer wird für dich die Hemmschwelle. Ja, ist richtig, genau. Mhm. Ja. Ich leide auch darunter, weil ich sehr viele Bekannte von mir habe, die also Freundin oder Freund haben, mhm. mit denen ich sehr viel weggehe. Mhm. Und, das heißt, du bist schon immer unter Menschen. Ja, richtig. Und hast auch einen Freundeskreis. Ja, richtig. Also du bist nicht so ein einsamer Einsiedler, der zu Hause immer nur vor der Glotze hängt. Nein, nein, natürlich nicht. Mhm. Was hast du vorher vom Beruf gemacht? Ich bin Einzelhandelskaufmann. Einzelhandelskaufmann. Mhm. Hast du Familie noch? Ja, ich habe einen Bruder, einen älteren, der ist 5 Jahre älter als ich. Mhm. Ist auch verheiratet. Was sagen denn so die Leute in deinem Umfeld, Familie, Freunde? Wie beurteilen die dich denn? Sagen die was dazu? Die sprechen darüber gar nicht so. Schämst du dich vor denen, dass du da nicht aus den Socken kommst? Ja, doch schon irgendwie. Mhm. Was also machst du? Ich habe mir fest vorgenommen, so mit 30 verheiratet zu sein und Familie zu haben. Und mhm. Dann wurde ich 30 und bin ich mittlerweile 33 und mhm. tut immer noch nichts. Ne? Und jetzt kommt allmählich Panik auf. Jetzt kommt langsam Panik auf. Ja. Was machst du mit deiner Sexualität? Ja, Selbstbefriedigung oder... Pornos? Ja, mhm. in die Richtung. Mhm. Nur wenn ich, sag ich mal, wenn ich mit meinen Bekannten weg bin, also, ja, und die umarmen sich halt und haben sich halt zärtlich und so, dann kriegt also auch eine depressive Phase. Und dann, verständlich, ja. Verständlich. Dann denk ich dann, Christian, es gibt so einen blöden, abgedroschenen Spruch, aber der irgendwie stimmt. Der heißt, von nichts kommt nichts. Ja, das ist richtig. Und wenn du überhaupt nichts unternimmst, kann auch nichts passieren. Und die Frauen schneiden dir nicht in deine Wohnung rein. Ja, das ist schon richtig. Und wenn du nicht irgendwann dich so weit in den Hintern trittst und mal den ersten Schritt wagst, passiert da auch nichts, Christian. Ja, also eine Bekannte von mir, die hat also sie hat eine Freundin, die war also eine Zeit lang solo. Mhm. Und sie hat mich auch der Freundin vorgestellt und ich habe die Freundin gesehen und habe mich sofort in sie verliebt. Mhm. Und wir wollten dann uns treffen und ihr Ex-Freund hat sie dann so weit gebracht, dass er zu ihr zurückkommt. Mhm. Obwohl sie ihn geschlagen hat und... Mhm. Gut, das ist ein Fall, der nicht gut für dich gelaufen ist. Richtig, genau. Aber das ist eben nur ein Fall, den muss man dann abhaken. Im Übrigen finde ich nicht, dass du so sehr schüchtern wirkst. Ja, ich habe also sehr viel Überwindung gebraucht, überhaupt bei dir anzurufen. Das glaube ich schon, aber du bist jetzt hier auf dem Sender und dir ist ja bewusst, dass uns sehr, sehr, sehr, sehr viele Menschen zuhören und du hast das ganz, ganz normal und locker und cool erzählt. Das ist ja immerhin schon mal eine Leistung. Ja, obwohl ich ziemlich nervös bin so. Ja, habe ich jetzt gar nicht groß... Also nasse Hände und ja. Das ist aufgeregt. Ja, ist ja egal, aber du hast es gemacht. Und ja, so wie du, diese Überwindung hast du jetzt geschafft. Und du hast es gemacht, du hast dir angerufen, du hast dir gesprochen. So kannst du die Überwindung doch auch versuchen zu schaffen und eine Frau ansprechen. In der Diskothek, in der Bar, in der Kneipe, wo auch immer. Ja, ich weiß nicht, also. Nee, nicht, ich weiß nicht. Da musst du schon rangehen. Ja. Altes Lied von Nina Hagen, wenn du scharf bist, musst du rangehen. Ja, das ist so. Ja, mach das doch mal, Schreuder, mach doch mal so eine große Aktion. Gib doch mal mehrere Kontaktanzeigen auf. Ja, nur die kosten natürlich auch wieder viel Geld. Ja, aber es gibt doch auch so, ich weiß nicht, wo du wohnst, so Stadtmagazine, wo das nur wirklich nicht, entweder nichts kostet oder nur ein paar Pfennige oder ein ganz klein bisschen. Wo wohnst du? In welcher Gegend? Ja, ich im Raum Solingen, Düsseldorf, so die Ecke. Ja, da gibt's ja nur wirklich so viele Magazine, wo es, wie gesagt, entweder gar nichts kostet oder wirklich ganz, ganz wenig. Das ist eine Möglichkeit, finde ich. Ja gut, dann will ich das mal probieren. Ja, und das Zweite ist natürlich, jetzt trainieren, ne? Trainieren. Mit deinen Freunden ausgehen und wirklich dir eine Frau ausgucken, die dir einigermaßen gut gefällt, vielleicht ein bisschen Augenkontakt halten und mal hingehen. Ja gut. Und ich garantiere dir, du wirst viele Misserfolgserlebnisse haben. Haben wir alle gehabt. Ja, wirklich. Also ja, ich möchte nicht all die zusammenzählen, wo ich abgeblitzt wurde von irgendjemandem, den ich angesprochen habe. Aber das macht einen dann nur stärker und selbstbewusster. Im ersten Moment steht man da wie ein begossener Pudel. Aber dann muss man sagen, na okay, so ist das Leben. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Aber dann ist es schon ein Erfolgserlebnis, dass man es überhaupt gemacht hat. Alles klar. Christian. Ich will das versuchen. Ich will mit dir bald wieder reden und dann wird der Christian, wenn ich dann höre, Christian 33 mit der langen Nase aus Solingen, dann will ich von dir hören, dass du eine Freundin hast. Ja, das wäre schön. Möglichst noch im nächsten Vierteljahr. Im Übrigen wollte ich nur sagen, du machst eine tolle Sendung. Ich verfolge dich, also wenn es geht, jede Nacht. Danke, das freut mich sehr. Es würde mich noch mehr freuen, wenn das aber klappen würde demnächst. Ja, das natürlich. Und du versprichst mir, dass du dich nochmal meldest bei mir. Ich melde mich nochmal. Ja? Okay, tschüss Christian. Gut, tschüss, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ganz kurz noch, Martin, 19. Martin. Ah, hallo. Mensch, jetzt haben wir ganz wenig Zeit noch. Ja, ich kann mich ja kurz fassen. Ja. Ich habe letzte Woche Donnerstag bei so einer Dating-Line angerufen. Ja. Und auf so einen Briefkasten von einer Frau habe ich draufgesprochen, die hat sich ziemlich süß angehört. Mhm. Und ja, ich dachte gar nicht, dass sie wieder anruft, nur jetzt hat sie mich Sonntagabend angerufen. Mhm. Und wahrscheinlich haben wir jetzt am Wochenende so ein Blind Date. Und da weiß ich nicht so genau, wie ich mich da verhalten soll, weil die ruft morgen Abend nochmal an. Mhm. Und ja, mir fällt es halt auch ein bisschen schwer, so auf Frauen zuzugehen und am Telefon ist das ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ja, das ist doch wunderbar, dass es schon so weit gekommen ist. Das ist ja eine Verabredung. Ja, nur wenn sie jetzt irgendwie so super aussieht, ich sehe jetzt, ich weiß nicht, Freunde sagen, ich bin nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn, aber wenn sie jetzt so ziemlich gut aussieht, das ist ein bisschen komisch. Martin, das ist jetzt Risiko, da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt durch, das ist jetzt so weit gekommen, dass ihr eine Verabredung habt und nun zieh bloß nicht in letzter Minute noch den Schwanz ein. Ja, ist nur dumm, wenn ich dann irgendwie eine Enttäuschung dann irgendwie so kriege. Ja, das ist Risiko, das ist Lebensrisiko. Vielleicht gibt es eine Enttäuschung, vielleicht wird es aber auch der Superknaller und du bist ganz glücklich. Ich kann ja. Nicht nur... Ja, das wäre geil, weil ich habe jetzt ziemlich viele Enttäuschungen schon mit Frauen erlebt. Das ja. Hat nicht so geklappt und... Martin, wir sind in den letzten Sekunden. Du musst da am Wochenende hingehen und ich drücke dir alle Daumen dieser Welt. Okay? Das finde ich nicht. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, in der Technik Leo Scholten. Unser Thema morgen heißt Plötzlich verschwunden. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, wieder erfahren. Bis dann. Ciao, ciao.